geben uns die größte Mühe, den Planeten zu zerstören. Ihr braucht jetzt gar nicht wegzugucken, ich weiß, das wollt ihr nicht hören. Ihr denkt, das singt wieder so ein Weltverbesserer, denselben Scheiß wie immer. Doch dass ihr das nicht hören wollt, das finde ich viel schlimmer. Wann habt ihr denn die Welt da draußen das letzte Mal gesehen? Ich meine jetzt nicht im Internet, ich meine auch nicht im Fernsehen. Ihr braucht nur mal den Arsch bewegen, man geht doch nur mal raus. Die Welt da draußen, sie sieht echt zum Kotzen aus. Doch ihr sitzt da und hört mir gar nicht zu. Denkt, lass mich mit der Scheiße doch in Ruhe. Verdrängen kann so einfach sein, verändern, das fällt schwer. Doch alleine kann ich nichts verändern, dazu braucht man mehr. In eurem schönen, kommerziellen Leben wollt ihr über Elend gar nicht reden. Ihr schließt einfach die Augen und ihr nehmt es gar nicht wahr. Trotzdem ist das Elend weiter da. Solange euch das Essen schmeckt, ist euch egal, wer woanders im Krieg verreckt. Auch Umweltkatastrophen locken keinen vor vom Ofen. Und Hunger, ach, was ist das schon? Der Kühlschrank ist doch voll. Was dieses blöde Lied nur wieder soll. Denn ihr sitzt da und hört mir gar nicht zu. Denkt, lass mich mit der Scheiße doch in Ruhe. Verdrängen kann so einfach sein, verändern, das fällt schwer. Doch alleine kann ich nichts verändern, dazu braucht man mehr. Geht euch allen einfach noch zu gut. Das ist wohl der Grund, weshalb hier niemand etwas tut. Wie schlecht es anderen Menschen geht, das wollt ihr gar nicht sehen. Weshalb ich unzufrieden bin, das könnt ihr nicht verstehen. Vielleicht hört mir ja doch noch einer zu. Auch ihm ist all das Elend in der Welt hier keine Ruhe. Wenn mir nur einer zuhört, hat sich dieses Lied gelohnt. Dann weiß ich, der Planet ist nicht nur von Arschlöchern bewohnt. Nicht nur von Arschlöchern.